Erster Josua, Nuns Sohn, schickte heimlich zwei Männer als Spione von Sittim aus mit dem Auftrag, geht und seht euch das Gebiet um Jericho an. Sie gingen und kamen in das Haus einer Prostituierten namens Rahab, wo sie übernachteten. Zweiter dem König von Jericho wurde berichtet, einige Männer der Israeliten sind heute Nacht hierher gekommen, um das Land auszuspionieren. Dritter der König von Jericho schickte zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Gebiet auszuspionieren. Vierter aber die Frau nahm die beiden Männer und versteckte sie. Dann sagte sie, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Fünfter und als es dunkel wurde und das Stadttor geschlossen werden sollte, gingen die Männer weg. Ich weiß nicht, wohin sie gegangen sind. Jagt ihnen schnell nach, dann werdet ihr sie sicher einholen. Sechster sie hatte die Männer aber auf das flache Dach gebracht und sie unter den Flachsstängeln versteckt, die dort ausgebreitet waren. Siebter die Männer verfolgten sie auf dem Weg zum Jordan, zu den Pforten. Und das Stadttor wurde geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Achter bevor die Männer sich schlafen legten, kam Rahab zu ihnen auf das Dach. Neunter und sie sagte zu den Männern, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat und dass wir große Angst vor euch haben. Alle Bewohner des Landes sind verängstigt wegen euch. Zehnter, denn wir haben gehört, dass der Herr das Wasser des Schilfmeeres vor euch austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten zuckt. Wir haben auch gehört, was ihr den beiden Amoriterkönigen Sihon und Ogi jenseits des Jordans angetan habt, die ihr vollständig vernichtet habt. Elfter, als wir das hörten, verloren wir den Mut und niemand hatte mehr Kraft, euch zu widerstehen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Zwölfter, schwört mir deshalb beim Herrn, dass ihr auch meiner Familie Gutes tun werdet, weil ich euch Gutes getan habe. Und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, dreizehnter, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alle, die zu ihnen gehören, am Leben lasst und uns vor dem Tod bewahrt. Vierzehnter die Männer antworteten ihr, wir versprechen, unser Leben für eures zu geben, wenn ihr uns nicht verratet. Wenn der Herr uns dieses Land gibt, werden wir euch gut behandeln und unser Versprechen halten. Fünfzehnter danach ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter. Denn ihr Haus war Teil der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Sechzehnter und sie sagte zu ihnen, geht ins Gebirge, damit euch die Verfolger nicht finden. Bleibt dort drei Tage lang versteckt, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Danach könnt ihr euren Weg fortsetzen. Siebzehnter die Männer sagten zu ihr, wir sind nur an diesen Eid gebunden, den du uns schwören ließest, unter folgenden Bedingungen. Achtzehnter, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur an das Fenster binden, durch das du uns hinuntergelassen hast. Und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deine ganze Familie bei dir im Haus versammeln. 19. Jeder, der dann dein Haus verlässt, ist selbst verantwortlich, wenn er getötet wird, und wir sind nicht schuld. Aber für jeden, der bei dir im Haus bleibt, sind wir verantwortlich, wenn ihm etwas zustößt. 20. Wenn du uns aber verrätst, sind wir von dem Eid befreit, den du uns schwören ließest. 21. Sie antwortete, es soll geschehen, wie ihr gesagt habt. Danach ließ sie sie gehen, und sie zogen weg. Rahab aber band die rote Schnur an das Fenster. 22. Die Männer gingen ins Gebirge und blieben dort drei Tage lang, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Die Verfolger suchten überall auf dem Weg nach ihnen, konnten sie aber nicht finden. 23. Danach kehrten die beiden Männer zurück. Sie kamen vom Gebirge herunter, überquerten den Jordan und gingen zu Josua, Nuns Sohn. Sie erzählten ihm alles, was ihnen passiert war. 24. Und sie sagten zu Josua, der Herr hat uns das ganze Land gegeben. Auch haben alle Bewohner des Landes Angst vor uns.